Und während sie mich noch anstarrten, brach ich wieder los und rief, »Und nun, Herr Silver, ich glaube, Sie haben hier zu bestimmen, und wenn's zum Schlimmsten kommt, so bin ich Ihnen dankbar, Sie sagen es dem Doktor, wie ich mich benommen habe.« »Ich will daran denken«, sagte Silver mit einer so sonderbaren Betonung, dass ich mit dem besten Willen nicht wusste, ob er mich wegen meiner Bitte verhöhnte oder ob mein Mut einen guten Eindruck auf ihn gemacht hatte. »Ich will dazu bloß was sagen«, rief der alte Matrose mit dem mahagonibraunen Gesicht. »Morgan«, hieß er, »der, den ich in Long Johns Taverne an den Kaien in Bristol gesehen hatte. Er war es, der den schwarzen Hund kannte.« »Schön. Und hört mal zu«, sagte der Schiffskoch. »Ich will noch was dazu sagen beim Donner. Dieser selbe Junge war's, der Billy Bones die Karte klaute. Kurz und gut, wir haben mit Jim Hawkins ein Huhn zu rupfen.« »Dann mal los«, sagte Morgan mit einem Fluch, und er sprang auf und zog sein Messer, so flink wie ein junger Bursche von 20. »Weg da«, rief Silver. »Wer bist du, Tom Morgan? Vielleicht dachtest du, du wärst Captain hier. Vielleicht. Beim Deuker, das will ich dir beibringen. Komm mir in die Quere, und du gehst dahin, wo mancher gute Mann vor dir hingegangen ist in diesen letzten 30 Jahren. Einige an die Ranocke. Ha! Hol dich der Kuckuck, und einige über die Laufplanke, und alle in die Tiefe, um die Fische zu füttern. Da war noch nie ein Mensch auf der Welt, der mir zwischen die Augen gesehen hat und hinterher noch einen guten Tag sah, Tom Morgan. Und darauf kannst du Gift nehmen.« Morgan blieb stehen, aber die anderen erhoben ein heiseres Murren. »Tom hat recht«, sagte einer. »Ich habe mich lang genug schuhregeln lassen«, rief ein anderer. »Und ich will mich hängen lassen, wenn ich mich von dir schuhregeln lasse, John Silver.« »Will einer von euch Herren was von mir?« brüllte Silver, indem er sich weit vorn überbeugte, die brennende Pfeife in der rechten Hand. »Sag grad heraus, was ihr wollt. Ihr seid ja nicht stumm, denk ich. Wer was braucht, kann's kriegen. Hab ich so viele Jahre gelebt, und so ein Schafsgesicht soll mir zuletzt über den Weg laufen? Ihr wisst Bescheid, ihr seid alle Glücksgentlemen. Nun? Ich bin bereit. Wer den Mut hat, soll einen Säbel in die Hand nehmen, und ich will, trotz Krücke und allem, die Farbe seiner Eingeweide sehen, bevor ich diese Pfeife ausgeraucht habe.« Kein Mensch rührte sich, kein Mensch antwortete. »Aha. Also solche Bande seid ihr«, fuhr er fort und steckte seine Pfeife wieder in den Mund. »Na, ihr seid eine nette Gesellschaft, das muss ich sagen. Zum Fechten taugt ihr nicht viel. Aber vielleicht versteht ihr ein Wort, wenn ich's deutlich ausspreche. Ich bin euer Captain, weil ihr mich erwählt habt. Ich bin hier Captain, weil ich bei weitem der beste Mann bin. Ihr wollt nicht fechten, wie Glücksgentlemen tun sollten, dann beim Donner sollt ihr gehorchen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Mir gefällt der Junge. Ich habe nie einen besseren Jungen gesehen als Jim Hawkins hier. Er ist mehr Mann als ein paar von euch Ratten hier in diesem Hause, und was ich sage, ist dies. Den will ich sehen, der ihn anrührt. Das sage ich euch. Und darauf könnt ihr Gift nehmen.« Hierauf entstand eine lange Pause. Ich stand hoch aufgerichtet an der Wand. Mein Herz klopfte noch wie ein Schmiedehammer, aber in meine Brust schien jetzt ein Hoffnungsstrahl. Silver lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die Wand zurück, seine Pfeife in dem einen Mundwinkel, so ruhig, wie wenn er in der Kirche gewesen wäre. Aber ich bemerkte wohl, wie seine Augen verstohlen in dem Raum herumwanderten und wie er seine unruhige Gefolgschaft beobachtete. Die anderen Piraten traten nach und nach am anderen Ende des Blockhauses zusammen, und mein Ohr vernahm, wie sie unablässig miteinander flüsterten. Einer nach dem anderen sah sich um, und der rote Schein der Fackel fiel für eine Sekunde auf seine gespannten Gesichtszüge. Aber nicht auf mich kehrten sich ihre Blicke, sondern auf Silver.